Aufgabe 1.5b. Sie hören drei Telefongespräche, in denen es um die Absage von Terminen geht. Dialog 1. Beck? Grüß Gott, Herr Beck. Hier Werner, Firma Kluwer, Wien. Ah, guten Tag, Herr Werner. Es geht um den Termin am nächsten Montag. Ja, um 9.30 Uhr, nicht wahr? Ja, ich muss leider absagen, weil wir hier in der Firma im Augenblick Probleme haben. Ach so, das tut mir leid. Könnte ich Sie nächste Woche wieder anrufen, um einen neuen Termin zu vereinbaren? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit. Dialog 2. D'Oliva am Apparat? Guten Morgen, Frau D'Oliva. Hier spricht Riedel, Lieberott GmbH. Wie Sie wissen, haben wir einen Termin für heute Nachmittag um 14 Uhr. Ich glaube aber, das schaffe ich nicht. Ich stehe im Moment auf der Autobahn im Stau. Bis wann sind Sie im Büro? Das ist kein Problem, Herr Riedel. Ich bin bis 17 Uhr hier. Ah, gut. Ich melde mich später wieder, sobald ich weiß, wann ich ankomme. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 3. Fleck, guten Tag. Guten Tag, Herr Fleck. Hier spricht Yvette Laval, Intrex Trading, Paris. Ich habe mit Ihnen übermorgen um 11 Uhr einen Termin. Ich muss den Termin aber leider absagen, weil die Fluglotsen hier am Flughafen streiken. Könnten wir den Termin vielleicht auf nächste Woche verschieben? Ja, ich schaue in meinem Terminkalender nach. Das ist schwierig. Nächste Woche bin ich nämlich 3 Tage auf der Messe in Köln. Vielleicht am Freitagnachmittag ab 15 Uhr? Einverstanden. Also Freitagnachmittag 15.30 Uhr. Auf Wiederhören, Herr Fleck. Auf Wiederhören, Frau Laval.